Willkommen zur Abendlandung im Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon und einer weiteren Querbeat-Sendung. Heute hören wir unter anderem Musik vom hierzulande eher unbekannten lettischen Musiker Ingus Bauškinieks. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen okay ausgesprochen. Dann von verschiedenen Compilations von unter anderem von Left Ear Records, von Isle of Jura Records und von Test Pressing Records, aber dann auch von Jasper Van 't Hoofs Pili Pili, von Jay Glass Dubs, von Arthur Russell, Pascal, Don Cherry und Shelter aka Alain Brion. Zuerst aber hören wir ein Stück, das ich eigentlich in der vergangenen Sendung spielen wollte, das dann aber nicht mehr reingepasst hat. Und zwar ein Stück, was jetzt auch gerade zu dem Wetter hier in Berlin passt. Rainy Sunday oder Dimanche Pluvier vom belgischen Komponisten und Keyboarder Dominique Lavalerie. Lavalerie hat seit 1976 etwa 23 Alben herausgebracht, die meisten von ihnen auf seinem eigenen kleinen Label Edition Walrus oder Editions Walrus. Im Multitrack-Verfahren hat er auf den 80er-Jahre-Platten selbst alle Instrumente eingespielt. Neben Keyboard auch die Drums, Orgel, seine eigene Stimme und Synthesizer. In den 90ern hatte er dann im herzegowinischen Medjugorje ein mystisches Erlebnis, woraufhin seine Musik eine religiöse Note bekam. Musikalische Gleichgesinnte von Lavalerie in den 80ern waren Brian Eno und Gavin Bryars, was man in Lavaleries minimalistischen Ambiancen hören kann. Als Einflüsse nennt er Morton Feldman und George Crumb. Und wir hören jetzt, wie schon gesagt, Rainy Sunday, ursprünglich erschienen auf der LP Clandestin von 1982. Und letztes Jahr kam dieses Stück dann auch auf die Lavalerie Compilation First Meeting. Thank you. Das war Alain Brion, a.k.a. Shelter, mit dem Stück Dans la Jungle de Varech von seiner Platte Profondeur 4000, die vor kurzem auf Growing Bin Records erschienen ist. Eine sehr entspannte Fourth World Ambient New Age Platte, deren Name inspiriert ist von dem Titel einer Kurzdokumentation des französischen Filmemachers Jean Fauré von 1960. Ich habe den Namen vorhin in der Einleitung schon mal kurz ausgesprochen. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist ein lettischer Name, Ingus Bausch Kinjeks, glaube ich. Er wurde 1956 in Riga in Lettland geboren und lebt auch seitdem dort. Und seit 1975 macht er Musik. Zunächst mit einer an King Crimson angelehnten Prog-Band Jaunais Sarkanais Karalis, das heißt übersetzt New Crimson King. Anfang der 80er war er dann mehr interessiert an New Wave und er gründete zusammen mit Viesturs Slava, Zygmunts Straikis, Ilgvars Riskis und einigen anderen die Gruppe Zeltenie Pastnieki, die er Ende der 80er aber wieder verließ, um eigene Musik zu komponieren. Und aus dieser folgenden Periode der 80er Jahre bis heute hat das belgische Stromlabel eine sehr schöne Zusammenstellung veröffentlicht. Spooky heißt sie und sie enthält Aufnahmen aus der Zeit von 88 bis 2011. Und wir hören davon jetzt das Stück 19.10.89, also ein Datum, das eigentlich auf dem 1990er Album Clusais Okeans drauf war. Errol H. Taut war das mit Metaphoric Illusions, enthalten auf der neuen Compilation Antipodean Anomalies, die auf dem australischen Label Left Ear Records erschienen ist. Taut sagt, dass er zu der Zeit, als das Stück entstand, 1985 war das, beeinflusst war von dem Einsatz des Echoplex-Effekts bei Musikern wie Vinnie Reilly, a.k.a. Dorothy Cullum von John Martin und Andy Summers von The Police. Und dass er viel Eno gehört hat, hat er auch gesagt. Das kann man auch in anderen Stücken von seiner Musik erkennen. Und ja, also er nennt diese Musik Avantgarde Jazz. Ihr hört die Abendlandung bei Kashmir Radio heute mit einer nicht thematischen Sendung, in der es durch verschiedene Genres und Zeiten geht. Als nächstes kommen wir zu dem Stück Cultures von dem Straßburger Jazz-Fusion-Duo Noco Music. Emmanuel Séjourné und Philippe Geiss wollten in ihrer Musik unterschiedliche musikalische Ursprünge zusammenbringen, um konventionelle Grenzen in der Musik aufzusprengen. Instrumente sind sowohl solche aus anderen Kulturen, wie zum Beispiel Tablas oder die Marimba, als auch elektronische Geräte, Synthesizer und Stimmen. Cultures ist enthalten auf dem 1982er Album Evasion. Thank you. Der großartige Arthur Russell mit einem Stück von der sehr ungewöhnlichen Instrumentals-Sammlung, die vor 2 Jahren von Audica Records zum ersten Mal in ihrer Gänze veröffentlicht worden sind. Vorher sind nur kleine Teile dieser Instrumentals zu hören gewesen. Das Stück, welches wir gerade hörten, wurde am 27. April 1975 in der Kitchen in New York aufgenommen und mitgespielt haben neben Russell Ernie Brooks, Riz Chatham, John Gibson, Peter Gordon, Garrett List, Andy Paley, Jon Scholle und David Van Tiegem. Mit den Instrumentals wollte Arthur Russell den damals üblichen Bubblegum-Pop und Easy-Listening mit Avantgarde-Praktiken und Gedanken verknüpfen. Jetzt gehen wir zu Maurice Peart. Das war ein Perkussionist, Komponist, Pianist und Schlagzeuger aus Schottland, der bekannt geworden ist durch seine Zusammenarbeit mit Stomu Yamashita und Brand X. Als Session-Musiker hat er unter anderem für Talk Talk, Kate Bush, Brian Ferry, Elvis Costello und Peter Gabriel gespielt. Für den Sampler Music and Rhythm, den Peter Gabriel 1982 für das WOMAD Festival zusammengestellt hat, hat er das Stück Marrakesch komponiert, das wir jetzt hören. Thank you.

Blackgammon von Pili Pili, der Band um Jesper van 't Hoff und dem Album Be in Two Minds von 1988, auf dem unter anderem Angelique Kidjos Stimme zu hören ist. Ihr hört die Abendlandung bei Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon. Heute geht es kreuz und quer durch Zeiten und Räume. Als nächstes hören wir Born in Borneo von der norwegischen Band Ken Dung von ihrer Ken Dung EP von 1983 im Re-Edit vom Jura Sound System als solcher auf der Compilation Transmission One von Isle of Jura enthalten, die vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Also Born in Borneo von Ken Dung im Jura Sound System Edit. Thank you. Der Vertrieb nennt es New Age Funk. Das war Scogliera, auf Deutsch Klippe, von Pascal, einem neapolitanischen Künstler, einer Künstlerin oder einem Kollektiv, über das ich keine weiteren Infos finden konnte. Ende Oktober kommt nach dieser ersten Single dann eine Maxi raus, ebenfalls auf dem neapolitanischen Label Periodica Records. Wir gehen jetzt wieder zurück nach Australien. Ein anderes Stück, welches auf der Antipodean Anomalies Compilation von Left Ear Records enthalten ist, kommt von der Band Rainbow Generator, die 1977 ein einziges Album veröffentlicht hat, Dance of the Spheres mit Namen. Dieses Album ist wirklich sehr speziell. Es liegt irgendwo zwischen den elektronischen Psychedelic-Experimenten von Bands wie The United States of America oder Silver Apples und 80er-Experimenten von Suicide. Bei dem Stück, das wir jetzt hören, wird das dann noch garniert mit Rezitationen von einem Herrn namens Thor Davis, dessen Stimme eigentümlich an Eden Achbes erinnert. Rainbow Generator sind die beiden Musiker Robert Greaves und David Labuschagne. Das Stück heißt City of the Sun. Flashing high Sirius Druin wisps in the dark red sunset. Neon tubes strung in blackness, relief the beyond. Medium wave, dual lights pulsing along the way. Far off, along the sea, the lighted coastal ring of the gong. Thank you. the vivid flashing white light from a moving clump of red dots skims over that sea terrain. That first sight of the edge of a galaxy. Thank you. kosmischer Instrumental-Boogie von 1980. Cash aus Schweden mit Percussion Sundance. Auch über Cash ist nichts herauszubekommen. Das Stück ist ursprünglich als Maxi auf einem kleinen Label namens New Lock Records herausgekommen. Zwei der involvierten Musikerinnen heißen P. Santapaga und E. Martin. Das war es dann auch an Daten über Cash, die ich herausbekommen konnte. Ich habe das Stück hier gespielt, weil es auch auf der sehr guten Compilation Transmission One vom Jura Sound System drauf ist, die vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde. Das belgische Stromlabel hat seine Finger in Richtung Lettland ausgestreckt seit letztem Jahr. Zuerst gab es zwei Veröffentlichungen der Experimentalband NSRD und jetzt vor kurzem eine Zusammenstellung mit Musik von Ingus Bauschkenjeks, der wie NSRD in Riga beheimatet ist und mit Musikern dieser Band auch schon zusammengespielt hat. Wir hören jetzt Ronji im Original 1995 erschienen auf der Platte Burvu Pusdienas, magisches Mittagessen. Kapel de Aquaria Zivuel. Engineer is a mazlumier. Engineer is a mazlumier. Engineer is a mazlumier. Engineer is a mazlumier. Engineer is a mazlumier. Thank you. Don Cherry mit Bamako Love von seinem Album Homeboy Sister Out, das er 1985 in Paris aufgenommen hat. Produziert wurde das Album von Ramuncho Mata und eine Reihe an hervorragenden Musikerinnen und Musikern waren an der Platte beteiligt, zum Beispiel der senegalesische Drummer Abdoulaye Prosper Niang, der Brian Jaisin-Kollaborateur Polo Lombardo, der uruguayische Perkussionist Negrito Trasante Crocco, die französische New Wave-Sängerin, Musikerin und Schauspielerin Ellie Madeiros und viele mehr. Ihr hört die Abendlandung auf Kashmir Radio. Jean-Marie Dur ist am Mikrofon und wie bereits gesagt, geht es heute quer durch die Rabatten, zum Beispiel von Paris 1985, wie jetzt gerade nach Straßburg 1982. Dort hat das Duo Noco Music, Emmanuel Séjourné und Philippe Geis eine Musik gemacht, die ganz im Sinne der Fourth World Music Stile und Traditionen aus der ganzen Welt zusammenbringen sollte und auch neue elektronische Geräte mit traditionellen Instrumenten verknüpfte. Wir hören von ihrem Album Evasion nun das Stück Eclipse. Long. Ihr wart bei der Abendlandung im Kashmir Radio und an dieser Stelle, weil es schon wieder 10:30 ist, verabschiede ich mich von euch. Gehabt euch wohl, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Sendung am 30. Oktober hier bei Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dour, ich wünsche euch schöne Träume und bis gleich.